Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Marcellus. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hi. Und dem Martin. Hallo. Ja, große Runde. Hatten wir letztes Mal auch große Runde. Weiß gar nicht. Nee, letztes Mal hat jemand... Tobi hat gefehlt. Ja. Ja. Unentschuldigt. Entschuldigt. Aber entschuldigt, ja. Heute zur Folge 346 bist du wieder anwesend. Und Marcel hat einen Zahlenfakt. Genau. 346 ist die Anzahl der Gemeinden in Chile. Ja. Ja. Das sollte man wissen. Ja. Nice. Spannenderweise ist da der auch die Gemeinde in Antarktika mitgezählt. Ja. Ja, sonst hätten wir den Zahlenfakt letzte Folge genommen. Genau. Weil die Chile auf chilenisch Antarktika heißt. Genau. Die haben ja Anspruch auf einen Slice. Geil. Gut, ja, wieder was gelernt und wir kommen gleich direkt zum letzte Woche haben wir Blödsinn erzählt Teil, wobei Blödsinn, das stimmt an der Stelle gar nicht, wir haben einfach nur die Sachlage wiedergegeben und die Sachlage hat sich rapide verändert. Es war nämlich zum Zeitpunkt der Sendung so, dass es kein Special Event gab, der angekündigt war für iPads und Co. Und die haben uns gewundert und dachten, ja, dann kommt das wohl nicht so bald. Und prompt eine Stunde, nachdem ich die Folge hochgeladen hatte, hat Apple dann tatsächlich Leute eingeladen für den 30. Oktober. Damit. Wenn der Dom meckert, dann passieren Dinge. Ja, der Dom sein Telefon, hat mal nachgefragt bei Tim und dann... In New York, was soll denn das? Ja, komisch. Bad. Allein wegen der Zeitzone ist es ja dann schon anders. Stimmt. Das ist verrückt. Das ist, ja viel ist es dann um 5 bei uns? Oder? Oder 4. Oh, es könnte sogar 4 sein. Ich glaube eher 4, weil normalerweise ist es hier um 7, oder? Steht schon da, wann es ist, um wie viel Uhr. October 30th Event. Da ist so ein Link auf den October 30th Event gewesen auf der Webseite. October 30th Event. 30th Event. Also es ist in 5 Tagen 2 Stunden und 23 ist ja auch Minuten. Wurscht. Okay, in 2 Stunden, ja, 4. Was wird denn angekündigt? Ja, 4 p.m. in Germany. Ja, was wird angekündigt? Ja, Gerüchte halber, neue iPads Pros. Und zwar mit USB-C, was ich erst glaube, wenn ich sehe, aber mal sehe. What? Mal sehen. Ja. Okay. Passend dazu wohl ein neuer Apple Pencil. Oh. Mm. Okay. Und Gerüchte halber auch neue Macs, vor allem halt irgendwie Low Price, sprich MacBook und Mac Mini MacBook. Und iMac Prozessor Bumps. Mm. Ja, aber, alles schöne Dinge. Das Mac Mini ist so ein Ding, das ist immer so günstig, dass man sich den fast einfach so kauft, wenn man zu faul ist, um Raspberries so hochzuziehen. Für das ist jetzt eine steile These. Ja, ich weiß nicht, ob da die Zielgruppe größer als 1 ist, aber es gibt Leute, die haben das schon gemacht. Für Fernsehrechner, Fernsehbedienungsrechner. Das mag sein, aber also der Vergleich Raspberry Pi und iMac Mac Mini ist ja, das ist schon noch Faktor 10, glaube ich, vom Preis her, wenn nicht eher mehr. Aber auch von der Convenience. Ja, aber mit den ARM-Prozessoren jetzt, oder? Stimmt. Die dann also in den Mac Mini reinkommen, natürlich. Technologisch rücken sie zusammen. Naja, ja, so also könnte man das sehen. Für die Thesen noch steiler werden. Genau. Also nicht rechnen sollen wir mit einem neuen iPad Mini wohl und auch nicht mit AirPower. Und mit AirPower rechnet eh keiner mehr. Okay. Ja. Was ist das? Ja, habt ihr irgendwie, rechnet jemand damit irgendwas spektakulär? Ich denke mir, das wird halt so das normale Delta-Update sein. Alles ein bisschen modernere Prozessoren und nichts Spektakuläres von vorn bis hinten. Also ich finde es spannend, wenn sie tatsächlich was an Apple Pencil verändern, was sie an Apple Pencil verändern und wie sie das verkaufen. Radiergummi. Radiergummi ist jetzt nicht mehr Lightning, sondern USB-C. Sie werden ein Tintenfass hinzufügen, wo man den immer reintunken muss. Ah, und das man umwerfen kann und dann fällt das auf den, gießt es auf den Bildschirm aus. Dann ist alles ruiniert. Skomorphes Tintenfass laden. Genau. Oder er rollt vielleicht nicht mehr vom Tisch, weil diese Unwuchtung war mal wieder reines Marketing-Speak, der rollt mir dauernd vom Tisch. Ha, vielleicht ist dein Tisch auch schief. Du hast ihn nicht unwuchten lassen. Der. Musst du alle 3 Jahre, gell? Weißt du? Vielleicht verhält er sich auch anders, wenn er geladen ist. Und für die richtige Corioliskraft auch. Naja. Genau. Ja, weil die Elektronen. Geht auch auf der ISS. Die Elektronen rücken ja auseinander, wenn du ihn lädst. Und dann ist die Gewichtsverteilung anders und so. Und dann rollt er nicht. Auseinander. Werdet ihr euch ein neues iPad kaufen? Nein. Ich habe mir kürzlich erst einen 6th-Gen gekauft und das. Ich bin auch mit großem und kleinem iPad Pro versorgt. Die sind lecker, glaube ich. Also ich bin nicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir welches kaufe, ist gering. Gibt es denn irgendwas, was es haben kann, könnte? OLED wird es wahrscheinlich nicht haben. Eingebauten Controller. OLED wäre für mich natürlich David kaufen, weil ich gucke so viel auf dem Ding und das schwarz nicht schwarz ist. Aber ist echt, das macht mich fertig. Das wäre aber so ein Quantensprung, oder? So OLED in der Größe und das ist wahrscheinlich unbezahlbar. Ist relativ unwahrscheinlich, oder? Mhm. Also ich weiß nicht, Fernseher mit OLEDs gibt es ja genug, aber alles dazwischen klingt ja eher so, als wäre ein größerer OLED-Screen für Mobilgeräte schon auch noch irgendwie prohibitive somehow. Mhm. Die Gerüchteküche spricht von besseren Displays. Ob das dann OLED bedeutet, kann man hinterfragen. Ja, ich würde gerne wissen, was sie an dem Pencil ändern. Ja. Weil ich finde den immer noch so gut, dass ich gar nicht weiß, was ich geändert haben möchte. Das stimmt. Ah, außer dem Radiergummi natürlich. Ja, er ist sehr nervig zu laden, weil du ihn halt ins Device steckst. Wenn der sich über die Luft laden würde, was sicher nicht passieren wird. Mein Tipp ist, der ist dann einfach nicht mehr Lightning, sondern USB-C, wie das iPad auch. Und das mehr ändert sich nicht. Das kann sein. Das kann natürlich sein, ja. Wobei, also da bin ich auch noch gespannt, wie sie das rationalisieren, dass sie jetzt USB-C verbauen, dann, wenn sie USB-C verbauen. Und in den iPhones nicht. Hashtag Courage. Hey, die Rumors haben ja eher so, wie heißt es denn? Lightning ist das andere Thunderbolt, dass es Thunderbolt auch ist gleichzeitig und dann eben kannst du halt, also einerseits bist du halt so on par mit Desktop-Peripherie anschließen, theoretisch. Was man praktisch jetzt an ein iPad anschließen sollte, was das dann ausnutzt, ist wieder die andere Frage. Ja, aber Monitor. So, ja, also da gab's ja auch Rumors zu, also das, im Sinne von Monitor von das, die größte Touchbar der Welt. Ja, so lösen die nämlich jetzt ihr Tastaturproblem. Man muss sich einfach ein iPad kaufen. Ah. Das steckt man an den Computer an und. Aber ich muss sagen, viel mehr als das Magic Keyboard kostet es eh nicht. Also ja, das war's dran. Der Anwendungsfall iPad als Eingabegerät ist aber in der Tat ein ganz spannender. Ja. Also gerade für Photoshop oder sowas. Ja, oder auch, also es steht ja jetzt in 2 Wochen, steht wieder Desert Bus an und wir wollen da schon lange halt so irgendwie ein Bedieninterface haben mit Touchscreen, wo du halt Kameras umschalten kannst. Und das wäre halt so gut, wenn du halt irgendwie Live-Screens von den einzelnen Kameras sehen könntest und einfach die Kamera antippen und dann schneidet das dahin. Hm. Und da wäre so ein iPad schon eine gute Lösung. Also zumindest eine billigere Lösung als die unfassbar teure Custom-Hardware, die man irgendwie von Blackmagic dafür bekommt. Mhm. Ja, also das wäre nett, wenn das iPad ein bisschen mehr mit dem Mac selber zusammenarbeiten könnte. Ah, das wäre natürlich auch lustig, also wenn das iPad wirklich ein externes Display wäre, einfach genau, mit einem Kabel. Ja. So, also gar nicht mal, dass es externe Displays ansteuern kann, sondern selber halt ein voll aufgelöstes einfach DisplayPort-Display ist mit dem Stecker. Ja, wäre schick. Gerade auch zum Bedienen dann. Glaube ich jetzt aber nicht dran, weil, ich meine, das haben sie bisher auch nicht gemacht. Das hätte sie jetzt auch schon mit dem Kabel anschließen können. Wäre sehr Apple-untypisch. Aber ich hätte es gerne. Mhm. So, weil, also mit Third-Party-Software. Es gibt ja auch eine Third-Party-Lösung jetzt, die ein bisschen Hardware, also die ein Kabel, glaube ich, ist. Ja. Die latenzfreie externe Display-Geschichte mit. Verspricht. Also das ist ein Astro, glaube ich, oder? Ja, kann sein, dass es so heißt. Das soll ganz gut sein. Ja. Das macht übrigens einer, der mit uns zusammen auf unserer ersten WWDC irgendwie im Studienprogramm auch war. Giovanni. Ja, kommen wir zu anderen und konkreteren Neuigkeiten, obwohl so wahnsinnig konkret sind sie nicht. Aber zumindest hat sich Apple jetzt geäußert zu den Beautygate-Vorwürfen. Und ließ verlauten via The Verge, Smart HDR hat einen Bug und wir fixen den in 12.1. Und der Bug ist wohl, dass manchmal, TM, Smart HDR das falsche Frame benutzt, um davon ausgehend die Berechnungen zu machen für Smoothing und Rauschentfernung. Oh no. Und wenn dieses falsche Frame ausgewählt wird, bei dem die Belichtungszeit zu lange ist, dann ist das quasi zu blurry, um davon ausgehend halt diese Berechnungen zu machen. Und dann kommt das halt zu dem zu krassen Noise Reduction / Beautify Effekt. Jetzt fühle ich mich gerade gewaltig schiebisch, weil ich irgendwie vor 2 Wochen oder 3 saßen wir hier und haben das alles erklärt und entschuldigt und ja, das ist ganz normal und natürlich. Naja, nein, das ist ich finde es überhaupt Apple nicht her normal und sagt, ach so, natürlich. Nee, es war doch ein Bug. Nein, das ist ja auch, also das nimmt sich ja auch nichts. Also wie gesagt, und manchmal TM, also keine Ahnung, wie oft das dann tatsächlich auftritt. Es erklärt im Zweifel auch, dass die Reviews so unterschiedlich sind, dass manche Leute halt keine Probleme hatten oder halt unter Bedingungen Fotos gemacht haben, wo dieser Bug nicht auftrat und andere halt schon. Warten wir mal ab, ob das Marketing-Gelaber ist oder ob es tatsächlich der Punkt ist und wie dann die neue Kamera jetzt aussieht. Ist das 12.1 schon raus? Nee, oder? Nee, Beta. No. Beta. Aber es ist schon sehr Beta, also sehr lange im Beta inzwischen. Ja. Also man würde also schauen wir mal. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Meine ursprüngliche Vermutung war ja, dass die Rs mit 12.1 rauskommen, aber dem ist wohl nicht so. Also die werden mit 12.01 ausgeliefert, aber ich würde mal davon ausgehen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, wenn die Rs wirklich in Kundenhänden sind, dass auch das Update kommt. Gut, und dann habe ich noch ein Addendum zu einer Frage, die ich mir letztes Mal oder vorletztes Mal gestellt habe, nämlich wie ist das mit dem Dark Mode und Safari, weil die Webseiten ja im Regelfall eher weiß oder hell sind, was die Darstellung angeht und dann immer so ein klaffendes Loch quasi haben, gerade wenn du auch noch ein dunkles Wallpaper hast. Und der aktuelle Developer-Build, das Nightly von Safari, hat jetzt tatsächlich Support für einen CSS-Query, mit dem du dann auch ein dunkles Theme anbieten kannst. Mich wundert ein bisschen, dass es so lange gedauert hat tatsächlich. Also, dass sie das nicht schon früher für Mojave eingebaut haben. Habe ich mich letztens auch mit beschäftigt und habe mich auch gewundert, weil es war schon proposed. Also wenn man sich die was ist es denn, WebWG, wie auch immer. Es klang im Netz auch schon so, als würde es funktionieren, theoretisch, aber praktisch hat sich halt nichts getan. Es hat Media Selector Query. Sie hatten ein bisschen eine Diskussion, wo sie es und wie sie es einbauen wollen. Also da gab es so ein bisschen eine Kontroverse, aber dass sie es dann noch nicht mit drin haben, obwohl sie den Dark Mode an sich schon mit Safari geleakt haben, fand ich ein bisschen schräg. Also man hätte ja zumindest schon mal so diese Apple-Prefix-Ding machen können. Ja. Also man muss, wenn man schon den Standard nicht verwässern will vorher. Was ist denn ein Media Selector Query? Du kannst CSS so segmentieren, dass du sagst, okay, für diese Bildschirmgröße, für diese Eigenschaften, 2x, sonst irgendwas, hast du andere CSS-Werte. Also das Cascading kannst du praktisch mit einem Media Selector machen oder auch für Print. Und da ist es halt jetzt ein Aspekt, ob es dunkel oder hell ist. Ah, das heißt, du kannst dann sagen, für Retina, für Nicht-Retina, für Dark Mode. Für wenn es gedruckt wird, solche Sachen, genau. Krass. Für E-Paper-Displays. Habe ich jetzt nicht aufgepasst oder habt ihr gesagt, ob das kommt oder schon da ist? Nein. Was? Ja. Es ist noch nicht im Release. Den Selector gibt es schon, den findet man auch im Netz. Er funktioniert halt nicht, aber in der aktuellen, Martin hat gemeint, in der aktuellen Safari Nightly Dingsbums kann man es benutzen und dann funktioniert es. Ich schaue nämlich gerade auf die Apple-Seite und ich glaube, die werden den selber nicht benutzen. Es gibt im Moment keinen wirklich guten Workaround, habe ich gesehen, auf alle Fälle. Das ist so ein bisschen nervig. Also es gibt wirklich, ohne das kann man es nicht wirklich gut machen. Also das war zumindest die Conclusion, die ich hatte für das, was ich letzte Woche bauen wollte. Mhm. Ja. Cookies vielleicht. Oder ja, so eine Frage, so hallo, hättest du gerne Dark Mode? Genau. Ja, nein. Genau. Oh Gott, also meine Seite von der Hypo Vereinsbank fragt jedes Mal, ob es meinen Standort verwenden kann. Und das ist modales Window. Und ich muss es zweimal wegklicken. Ha. Und ich kann es mir nur, glaube ich, nein. Die einzige Option ist, bitte 4 Stunden merken oder bitte einen Tag merken von Apple aus. Also sehr nervig. Interesting. Das ist sehr nervig. Ja. Kann ich vielleicht ich könnte mit HTML to Canvas einen Screenshot machen und dann den Pixel ganz oben in der Mitte samplen und wenn der dunkel ist oder so. Ja. Oh je. Ja, vielleicht steht da auch bloß Text. Nein, da ist doch die Menübar. Jetzt steht da auch bloß Text. Ha, seufzt. Ja, aber da passieren Dinge und erstaunlicherweise jetzt erst, aber zumindest kann man sich dann irgendwann in Zukunft vermutlich mit dem nächsten Mojave-Update auch targeten auf Dark Mode auf dem Mac. Ich muss jetzt meiner Schande gestehen, dass ich jetzt auf Dark Mode umgestellt habe auf allen Geräten und wenn ich jetzt auf hell umstelle, dann kriege ich so ein bisschen meine Augen explodieren. Gefühl. Das ist ganz schräg. Ich habe auch noch auf Dark Mode und ich habe immer noch so ein bisschen die Bedenken, die ich hatte, was bei mir jetzt tatsächlich eine Veränderung zum Positiven erzeugt hat. Ich habe jetzt ein helles Wallpaper dazu. Und dann ist das nicht alles so... A what? Nein, ein Dark helles, Mode und ein helles... Genau. Was? Krass. Also so hellgrau dominierende Farbe. Und dann habe ich halt nicht so das Gefühl von alles ist schwarz und irgendwo sind so weiße Löcher, sondern es ist halt einfach, das Chrom ist schwarz und der Rest ist heller und dann funktioniert das für mich besser von der Gesamtkomposition. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, das definitiv. Gut, wir sind beim Mac. Wir kommen weiter zu mehr Mac-Neuigkeiten. Und da war in letzter Zeit jetzt gerade im Hinblick auf die Veränderungen mit Mojave und dann mit den Gerüchten, die irgendwie vor 1-2 Wochen anfingen, dass das jetzt alles überhand nehmen wird und Apple ganz böse wird. Die Notarisierung ist das Stichwort, nämlich dass man seine Mac-Apps, wenn man sie jetzt ohne den App Store vertreiben möchte, notarisieren lassen kann und dass in Zukunft gegebenenfalls nur noch notarisierte Mac-Apps auf macOS laufen. Was bedeutet das? Ha. Irgendwie ist das so, ich freue mich und ich habe Angst. Ja, das einerseits ist es ja schön, dass du so aus am Mac App Store vorbei Apps vertreiben kannst und die nicht gleich alle immer als du hast dir jetzt Malware runtergeladen, gewarnt werden. Aber wie du gesagt hast, wenn das dann mal irgendwie mandatory wird, dann ist so alles der App Store. Ja, die Frage ist halt, wie mandatory wird es denn? Also ich glaube, die Sorge ist, dass es halt so hardcore mandatory wird. Im Moment ist es ja auch so, wenn du was nicht Developer-ID gesigntes hast, dass du es schon auch noch starten kannst und ausführen. Und mich würde es wundern, wenn sie die Option komplett wegnehmen. Ja? Also, sondern einfach nur so Developer-ID halt auf dasselbe Level runterlegen wie jetzt ungesigned und dann halt notarized hochziehen. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich weiß nicht, ich habe aber auch nicht mehr Daten. Was ist denn der hauptpotenzielle Kritikpunkt daran? Naja, es ist wie üblicherweise halt dieses, ich kann auf meinem Mac nicht mehr den Code laufen lassen, den ich laufen lassen will und Apple hat Böses im Sinn und möchte kontrollieren, was auf den Macs läuft und ja, das sind ja alles Bedenken, die man haben kann, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob da so heiß gegessen wird, wie potenziell die Gerüchte hochkocht. Okay, also das wäre halt im Endeffekt, wenn sie den Modus, dass man überhaupt Zeug laufen lassen kann, das nicht dadurch geht, weg ausschalten, so komplett nicht zugänglich machen, weil im Zweifel könntest du ja immer den Gatekeeper ausmachen. Das geht genau. Nach wie also vor. Nur um das nochmal kurz erklärt zu haben, es gibt im Moment ja auch schon den Zustand, du kannst eine App signieren, dafür nimmst du einfach ein Zertifikat, und muss halt bei Apple das Binary dieser App nicht einreichen. Das ist der aktuelle Prozess für Developer-signierte Software. Und Notarizing würde bedeuten, dass du deinen Binary auch noch zu Apple schickst und das dann notarisiert wird und Apple quasi den Stempel drauf macht mit, das ist ein Binary, das haben wir gesehen und das halten wir für gut. Apple sagt aber gleichzeitig, wir prüfen die App gar nicht, sondern wir notarisieren das nur. Insofern ist auch die Frage, wie viel Sicherheit gewinnt man dann eigentlich? Mhm. Ja, also ich habe das jetzt schon ausprobiert, also der Portmapper, das Update ist notarized, weil ich wollte auch mal sehen, wie das denn so ist. Und im Wesentlichen muss man einen harten Runtime anmachen. Was das genau bedeutet, weiß ich gar nicht. Ist beim Code-Sign eher so ein Flag, dass du halt gegen das Framework auch linkst. Mhm. So. Aber das muss man anmachen, das ist ein bisschen nervig, wenn man irgendwie Third-Party-Binaries und so weiter hat, weil die muss man halt dann vielleicht dann nochmal neu bauen dann dafür. Und ansonsten ist es wirklich eher nur so ein kompletter, ob man sandboxen muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, vielleicht muss man auch sandboxen dann inzwischen schon für die Notarized App. Also das wäre ein großer Unterschied, dass du nur noch gesandboxte Apps wirklich, wirklich auch den User geben kannst, damit der sie direkt ausführt. Da habe ich jetzt gar nicht nochmal kontrolliert, weil ich habe hier beide gesandboxt, weil machen ja, also Portmapper macht ja Netzwerk-Traffic und da kannst du ein Entitlement geben und dann ist gut. So, das habe ich eh aktiv gemacht, weil ich finde, so die Idee von Sandboxing ist ja auch eine gute, ja, dass du halt ein bisschen die einschränkst, was die Apps denn so treiben können. Ja, also das müsste man vielleicht nochmal nachreichen dann, ob man sandboxen muss, damit man notarisen kann, weil das wäre dann der größte Effekt für die User, dass die wirklich jetzt, okay, nur nicht gesandboxte Apps kriegst, musst du immer freigeben, bevor du sie überhaupt starten kannst. Mhm. Ja, also es ist auch im Internet noch so, dass die Leute ein bisschen rätseln, was genau jetzt ein harden Runtime bedeutet. Ich hätte das so interpretiert, dass man unter anderem kein Swizzling und keine Code Injection mehr machen kann, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Ich kann es mal ausprobieren ein bisschen. Vielleicht kann man das also mal wohl nachlegen, weil es ist ja schon auch 704 Session auf der aktuellen WWDC gibt es wohl mehr Infos, aber die ist nur Video und nicht googelbar sozusagen dahingehend. Okay. Also da wir eh Nachklapp machen müssen, ich nehme das mal auf mein Hütchen, ein bisschen mehr Fakten rauszuholen. Ich finde es an sich einen ganz guten Move, weil die Dinger müssen halt potenziell, wenn du sie dicht machen willst, dicht sein. So, das ist besser für alle und auf der Windows-Seite ja auch schon so inzwischen und auf Chrome OS. Wenn man es aufmachen will, sollten wir es immer aufmachen können, aber das ist meistens auch eine Option, die da ist, aber so, dass das wirklich eine ganz klare, ich kann meiner Mutter einen MacBook in die Hand drücken und ich muss mir keine Gedanken machen, finde ich einen sehr schönen Zustand. Ja, ich finde es auch immer lustig, dass irgendwie die Kommandozeile davon halt so komplett losgelöst ist eigentlich, weil das ist das, wo ich mir als erstes Gedanken machen würde, oh, kann ich dann überhaupt noch Pro benutzen und so, aber das ist ja alles, das tangiert das sich ja irgendwie gar nicht gefühlt. Wobei die Kommandozeile wird auch immer überwacht. Inzwischen, wenn du versuchst, irgendwie ins Addressbook zu mit der Command-Line irgendwas zu machen, dann geht dieses Pop-up auf. Na gut, aber das ist ja das Framework, das Pop-up macht. Ja, aber auch wenn du in den Directories rumfuscht, also so, auch wenn du nur auf Bash-Ebene in den Directories rumfuscht, dann kommt dieses Pop-up, das ist abgefahren. Gibt es eine Möglichkeit, jetzt schon so zu signieren, dass du die Apps ohne Nachfrage doppelklicken kannst? Mhm. Nicht im App Store verteilt? Ja, das ist Developer-ID. Aber das ist eben an deine Developer-ID gebunden von Apple. Das heißt, es hat auch den die positiv und negative Seite, dass Apple sagen kann, okay, diese Developer-ID ist malicious, das geht jetzt nicht mehr. Haben sie, glaube ich, auch einmal jetzt schon gemacht inzwischen. Hm. Weiß ich nicht, ich glaube bei der Torrent, bei Transmission war das, glaube ich, mal. Bei Transmission. Es gab mal einen gehijackten Transmission-Bild, glaube ich, den sie so gekillt haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das können jetzt. Sie haben es einmal auf alle Fälle schon gemacht und das ist an sich deswegen so, ist es ganz gut, so die Quelle dann zu wissen, weil dann, aber du kannst die Developer-ID einfach so holen und auch das Notarizen selber ist hochladen, also die Bandbreite fürs Hochladen brauchst du und dann ist es innerhalb von 1-2 Minuten ist es dann notarized im Moment. Also das kann sich natürlich ändern, aber das ist jetzt nicht so ein App-Store-Review, sonst irgendwas Prozess, das ist eine automatische Geschichte, die wirklich nur was weiß ich, prüft. Ja. Ist es dann neu signiert? Ja, dann lädst du es praktisch runter, du lädst das hoch und du kriegst dann einen Binary, das Xcode dann exportieren kann, mit der Signatur, die notarized ist auch. Ah, das heißt, das ist der Unterschied zwischen self-signed und notarized ist, dass das Signing so ähnlich wie das App Store Signing ist, dass du es hochlädst und bekommst eine in irgendeiner Art von Apple signierte Version zurück. Genau, und von Apples Seite, also wenn du so ein Ding dann runterlädst und startest, kann man beim Podmapper auch angucken. Da steht dann unten drunter noch zusätzlich, also einerseits von welcher Seite du es downgeloadet hast, das ist immer dieser Quarantäne-Ding, das kommt immer, das ist die URL von der Webseite, was ein bisschen schräg ist, weil das ist GitHub bei mir dann an der Stelle, okay, ja, GitHub Release Portmapper, aber unten drunter steht dann noch eine Zeile, die heißt so, und Apple hat gegen Schadsoftware gesucht und keine gefunden. So. Hm. Das ist der aktuelle Zusatz, den du beim ersten Mal öffnen von so einer App kriegst. Also ein beglaubigter Virenscan von Apple. Dann frage ich mich aber echt, was dann noch so funktional wirklich der Unterschied ist. Abgesehen davon, dass Apple irgendwelche automatisierten Tests hat drüber laufen lassen, ist es ja genau das Gleiche. Apple kann aber, wie gesagt, also wenn Sandboxing erfordert ist, dann muss jetzt auf einmal alles gesandboxed sein. Im Moment für Developer ID nicht. Stimmt, es kann sein, dass du irgendwelche bestimmten Dinge erfüllen musst, bevor der Stempel draufkommt. Genau. Und die Hardened Runtime ist so eine. Du musst das Hardened bezieht Runtime sich auf eine Version dieses Programmes, oder? Und nicht mehr auf den Developer. Genau. Ja, genau. Mhm. Nicht, dass dann Apple sagen würde, okay, wir revoken dieses eine Programm und der Developer darf weitermachen, aber theoretisch kannst du es dann halt auch. Ja, aber gerade in so einem Fall wie Transmission jetzt gerade, wo du wirklich diesen einen Bild hast, der hat quasi reingespliced wurde von jemand anders, der Zugriff aufs Repository hatte, da ist das schon sinnvoll, wenn du ein Binary revoken kannst und nicht den ganzen Developer revoken musst. Wobei die Frage ist, ob das wirklich geht. Ja, also ob die jetzt auch eins der Binaries dann revoken können. Sie können sie halt nicht durchlassen. Das können sie auf alle Fälle, aber so posthum, ob sie dann mehr machen können, als nur die Developer-ID komplett sperren, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht wissen wir dann nächste Folge mehr, wenn jemand von uns die Folge 704, die Session 704 geguckt hat von der WWDC. Bis dahin vertrösten wir euch und kommen zum nächsten Security-Thema, nämlich ganz frisch in den Nachrichten heute. Trump hat 3 iPhones. 2 davon. Zwei davon sind offiziell quasi von der National Security eingestellt, verändert, dass sie Anführungszeichen sicherer sind. Was unter anderem bedeutet, dass man keine Kontakte drin speichern kann /darf. Finde ich interessant, dass das zur Sicherheit beiträgt. Aber er hatte ein drittes iPhone, mit dem er auch twittert natürlich. Und dieses dritte iPhone ist jetzt gerade in den Nachrichten, als es gibt Hinweise darauf, dass sowohl China als auch Russland Telefongespräche da mithören würden, die er mit diesem Telefon führt. Und die Details sind wie immer sehr vage. Also es wird dann so rumgeschwurbelt mit ja, Malware, Mama, bla bla. Und andererseits wird dann irgendwie so, ja, die Cell-Masten werden abgehört und also die Details sind sehr vage und man weiß nicht so recht, was man mit dieser Story anfangen soll. Aber ich wollte das trotzdem mal in unsere Agenda schreiben. Weil das ist dieser reiskorngroße Chips, der auf die Server-Motherboards aufgelöst wurde. Auf die iPhone-Server-Motherboards. Genau. Ja. Aber Hillarys E-Mails, Martin. Ja. Ihr Trojaner auf einem Reiskorn. Aber das mit dem Adressbuch, das verstehe ich schon, weil stell dir vor, Donald Trump wacht um 3 in der Nacht auf und will Kim Jong-un anrufen, nimmt sein iPhone. Dann muss er erst jemand fragen nach der Telefonnummer von dem Typ. Also das ist schon ein wichtiger Safeguard. Also er kann ja auch das Switchboard vom Weißen Haus benutzen mit der Festnetzleitung. Also gerade wenn er im Bett ist und ich gehe davon aus, dass er ein Festnetztelefon neben seinem Bett hat. Damn it. Also dann sagt er einfach, verbinden Sie mich mit Kim Jong-un und dann, ja. Nun ja, es wird alles nicht besser, ganz im Gegenteil. Insofern müssen wir euer Leben besser machen mit einem Tipp. Und zwar geht es um Favoriten in Fotos. Ja, der Tipp kommt von Dom. Ich war nämlich sehr verzweifelt, weil irgendwas, es ging mir jetzt schon länger so, irgendwas hat sich an dieser Fotos-App verändert und ich finde meine Favoriten nicht mehr. Mhm. Ja, und Dom hat mich dann aufgeklärt, dass es tatsächlich so ist, dass sich das alles verändert hat von der Navigation, und die Favoriten zu finden sind jetzt, die waren einfach immer oben. Warum sind die jetzt da? Wahrscheinlich ist das alles in Bewegung. Oh Gott. Also, was Dom, mich gerade verwirrt... Sag doch nochmal, wo sind die Favoriten? Naja, insgesamt, also ist eine gefühlt subtile, aber trotzdem auch eine weitreichende Änderung, die jetzt mit iOS 12 passiert ist. Nämlich die Tabs unten wurden geändert, dieses For You-Tab ist neu, das gab es vorher nicht. Und Fotos und Alben und so haben ein bisschen die Position gewechselt. Und wenn man jetzt auf Fotos selber ist, sieht man halt einfach nur so die Fotos-Timeline. Ich weiß nicht, beim Marcel sind da gerade die Favorites, das verstehe ich nicht. Die sind da nicht immer. In For You ist es halt so ein komischer, kurierter Timeline für dich mit alten Memories und halt gescherten. Also die versuchen da irgendwie intelligent dir Dinge reinzuspülen, die dir vielleicht gefallen könnten. Und unter Albums ist es jetzt eigentlich die Favoriten, aber die sind jetzt nicht Top-Level-Albums. Ach mehr. Genau. Ja. Und die waren halt früher Top-Level. Das ist so Album. Ja, das heißt, was ist jetzt Top-Level-Albums? Ist My Albums. Da sind alle Alben drin. Dann Shared Albums, People and Places. Und früher waren halt eben auch so Favorites da mit ein großer Startpunkt. Und dann danach sind die Media Types und andere Alben unten noch. Interessant, also wenn man mal auf fremden Telefonen ist, da ist auch das Hidden Album, für die rumschnurken super, wollen. Ja. So Recently Deleted und Hidden ist ganz unten. Das ist so. Mir war Hidden als Feature gar nicht klar, aber offensichtlich gibt es dieses Feature. Wem benutzt man das? Ja, Hidden ist noch von iPhoto ganz alt früher. Also das war halt so einfach nur so, da hat man halt Fotos, die man nicht löschen will, aber nicht in der Timeline angezeigt werden. Bei mir sind es so ein bisschen medizinische Fotos zum Beispiel, die ich mal über Krankheitsverlauf gemacht habe. Die sollen halt einfach nicht auftauchen. Und das gibt's schon lange und jetzt ist es halt hier unten nochmal expliziter und heißt ein bisschen anders. Ja, aber kann ich Fotos auch hiden tatsächlich in auf iOS? Ja, klar. Ach, der Share-Button ist dein Freund. Nein, der Share-Button ist auch dein Freund. Nein. Was ist der Share-Button? Der Share-Button ist dein Freund. Im Share-Button, die zweite Reihe Share-Button hat alle möglichen Optionen. Und da ist unter anderem Hide. Wo? Nein, tatsächlich. Viel vergessen. Zeig. Immer wenn Apple keine Idee mehr hat, wo man irgendeine UI hinpackt, das ist jetzt der Share-Button. Oh Gott. Auch in Notes kann man im Share-Button den Note-Hintergrund so festlegen und Dokumentengröße und sowas. Also da die zweite Reihe von... Moment, da steht Zifferblatt erstellen. Na, das Kontextmenü. Ja, Zifferblatt, aber es gibt... Share-Button ist das neue Kontextmenü. Du kannst ein Custom-Zifferblatt machen mit nur einem Foto als Hintergrund. Das ist ja absurd, da hätte ich niemals... Genau. Gemacht. Warum hast du dieses Foto von deinem Hintern? Das ist sehr disturbing. Dann hide das doch mal. Nichtsdestotrotz, die Favoriten, wo sind sie denn jetzt? Und zwar sind die unter Albums. Und da muss man Top-Level-Album gehen. Also My Albums. Unten ist Albums. Meine Albums. Tab. Also Tab-Albums. Und dann ganz Top-Level... Dann ganz oben ist My Albums. Und bei My Albums gibt es rechts so einen Knopf, der heißt See All. Das ist der, der mich bei der TV-App immer zum Kotzen aufregt, weil wenn du das bei Recently Albums machst, dann kriegst du nur die Recently. Mhm. Und dann siehst du alle Recently, aber nicht alle. Das ist ja auch geil. Aber hier ist es wirklich alle Alben. Und dann in diesem allen Alben ist natürlich das Favorites gleich das zweite ganz oben. Da ist es so, wo es früher auch so prominent war. Warum? Also bei mir ist das so eine Twitterisierung, finde ich. Ja. Bei mir ist zufälligerweise das Favorites-Album quasi in der zweiten Reihe von der Mai-Albums Container-View-Ansicht. Deswegen ist es halt immer gleich da. Da ist es jetzt bei mir auch gerade. Vielleicht hat sich das ja mit dem Software-Update nochmal verändert. Oder die wandern letzte Woche war es jedenfalls nicht der da. Möglich. Nee, aber die anderen benutze ich ja nie. Warum die dann da waren, weiß ich nicht. Was mich fertig macht, ist, dass es so seitlich scrollt. Dass du diese App-Store-Scroll-Logik, du kannst hoch und runter scrollen und niemand weiß, dass du auch seitlich scrollen kannst. Ich hasse das auch an der Stelle. Und vor allem ist es auch so, es sieht so aus, als wäre es alphabetisch sortiert, also All Fotos, Alte und so weiter. Aber damit Favorites funktioniert, links unten ist es schon allein deswegen nicht mehr. Also wenn das jetzt, vielleicht ist es ein Update gewesen, wirklich, auch wo sie es aktiviert haben. Weil bei mir kommt dann nach Family kommt Smart oben. Und dann, also da kommt praktisch, es gibt so eine Sektion, komisch. Bei See All ist es alles schön sortiert alphabetisch, bis auf Favorites ist eins noch oben. Auf jeden Fall ist jetzt, also diese Fotos-App ist tatsächlich mittlerweile fürchterlich geworden, weil sie mir halt 80% Inhalte bietet, die ich überhaupt gar nicht brauche, wie dieses Für-Dich-Ding. Ja, also das ist ja ganz nett, wenn ich gezielt sagen will, jetzt will ich mal in meinen Fotos rumstöbern. Aber das ist doch kein Tab wert. Letztens hat sich Apple bei mir da tatsächlich komplett wieder versöhnt. Nachdem die vor irgendwie 2-3 Jahren mal einen Rückblend, erinnerst du dich noch, als du vor einem halben Jahr alle Möbel aus der Monkey Cave fotografiert hast, weil wir die verkauft haben? Super. Kam letztens eine Furry Friends 2012 bis 2018 mit lauter Katzenbildern. Ja. Und das war so gut, dass ich Apple jetzt nicht mehr böse sein kann. Das ist so ein bisschen wie, seit ich weiß, dass Assange eine Katze hat, bin ich da zwiegespalten in meinen Gefühlen dem gegenüber. Und jetzt, ich bin dem Memory-Effekt wieder gegenüber wieder nicht mehr so schlimm eingestellt. Wobei, lustigerweise, ich glaube, das hatte ich auch in dieser Sendung auch schon mal erwähnt, bei mir war der Fall ja genau andersrum, weil kurz nachdem meine Katze gestorben ist, irgendwie ständig meine Uhr und mein Telefon mir Furry-Friend-Fotos von meiner toten Katze irgendwie angezeigt hat. Und das war dann irgendwie auch so semi. Man kann auch immer noch keine Kontakte als verstorben markieren, damit die nicht mehr in den Geburtstagen auftauchen. Was ich auch sehr disturbing finde, weil ich will das Geburtsdatum nicht rauslöschen aus meiner Kontaktdatenbank, aber ich will jetzt nicht den Sterbetag zelebrieren. Vor allem nicht den Geburtstag, also es ist ja nicht der Sterbetag, es ist ja der Geburtstag. So. Nun ja, aber die iPhoto-App wird, also die Fotos-App wird immer nur anders schlimm, habe ich das Gefühl. Besser wird sie irgendwie nicht. Funktioniert bei euch so die intelligente Suche ordentlich? Also ich habe jetzt letztes Mal wieder versucht, nach irgendeinem Begriff zu suchen und bei mir hat das kläglich gescheitert bei vielen Dingen. Ich habe das noch nie probiert. Also manchmal funktioniert es, also Passport und sowas war ganz nett. Aber, Passport ist praktisch. Also Passport fand ich praktisch, aber er hat auch nicht alle gefunden und ich weiß auch immer dadurch, dass es ja nicht gesynkt wird. Ja, das ist ja irgendwie, glaube ich, nach wie vor so. Oder vielleicht ist es jetzt so, dass es auf jedem Device selber nochmal durchgerechnet wird. Kann natürlich, sind die Ergebnisse auch unterschiedlich auf den Devices, je nachdem, wie viel da schon durchgeackert wurde. Ich hab's ein paar Mal gebraucht und wollte praktisch nach Objektsachen suchen und es hat nicht gut genug funktioniert für mich. Ach, eine Frage habe ich noch. Es gibt ja in der Fotos-App Personen. Und ich glaube, ich bin zu blöd, oder ist das so ein Feature wie das Game Center, wo du halt die du mal vor Jahren eingetragen hast, sind da drin, aber ich kann keine zusätzlich mehr eintragen. Du kannst die nur alle löschen. Ich kann da keine mehr eintragen, ich wüsste nicht wie. Du willst eine neue Person erkennen, irgendwo, meinst du? Ja. Das ging, also es gibt auf alle Fälle auch Fotos auf dem Desktop, geht's nach wie vor. Das ist die eine Geschichte. Ich dachte, es wird gar nicht gesynkt. Die Identitäten. Du kannst dir nur, also es wird die erkannten, wird irgendwas gesynkt im Moment, aber nicht, also es wird gesynkt, wenn du Leute rausgemoved hast und gemerged hast, sowas, per Hand eingetragene Gesichter, weiß ich nicht genau, ob das passiert, aber auch hier, ich glaube. Muss ich den Share-Button drücken? Da gibt es keinen Share-Button. Doch, also, im Share-Button kannst du sagen, this is not this person. Definitiv kannst du aussortieren über den Share-Button auch. Ja, aber ich will jetzt eine neue Person hinzufügen. Ich glaube, du musst das Foto nach oben swipen, dann kommt ja diese Ansicht mit Lupen und so. Ich muss in ein Foto mit einer Person gehen. Genau, und dann swipest du das nach oben und da ist dann dieses People-Tab und ich glaube, wenn da People sind, die er nicht erkennt, kannst du da gegebenenfalls einen neuen People-Ding machen. Ja, dann hast du so, there are additional photos for review. Da hast du den Prozess auch wie auf dem Desktop. Nein, ich will ja eine neue Person jetzt einführen. Ich glaube, du bist gerade in einem gescherten Album. Wo bist du da denn? Geschert geht sowieso nicht. Also das ist auch das Schlimme an den gescherten Alben, die ich mit meiner Familie und so weiter haben. Die haben ja so ein Subset von Features. Also einerseits die Auflösung ist nicht so ganz voll und eben so Dinge werden nicht erkannt. Mhm. Und ich hätte die schon gern auch in meiner Library komplett, aber diesen Import-Knopf ist auch Okay, also ich bin jetzt hier in einem Foto. Hochswipen. Aha. Und wer sagt mir, dass ich hochswipen kann? Das ist halt mit Dom gerade vorhin. Also hochswipen, da gibt es immer Informationen, aber im Moment hast du keine Person da drin. Okay? Genau, also wenn du da eine Person hast, die er nicht erkennt, dann kriegst du unter People quasi so einen Ausschnitt von dem Gesicht und dann kannst du da drauf gehen und sagen Add Name und dann erkennst du noch mehr mit dem. Also wenn er erkennt, dass er Personen nicht erkennt. Da, Personen, guckst du. So, und wie mache ich eine neue jetzt? Aber das ist doch, also ist das schon eine, die du kennst hier? Nein, das ist halt falsch erkannt. Ja, dann drückst du drauf. Drückst du drauf und dann sagst du, das ist der und der und dann. Hä? Nö. Seltsam. Also wir müssen das, ich glaube, das müssen wir, das machen wir mal offline. Es ist einfach nicht mehr, es ist komisch. Es ist einfach nicht mehr bedienbar für einen normalen Menschen. Also du willst dich halt da reinfuchsen. Das gefühlt insgesamt sowieso nicht, aber es gibt mehr Features, die du wirklich nutzen könntest, wenn du den Workflow kennen würdest. So. Ja, also es kann mehr, glaube ich, als früher. Für meine, das muss einfach alles in Cocoa nochmal neu geschrieben werden. Ja, genau. Für meine Benutzung ist das übrigens... Marzipan. Das ist übrigens nicht gut, weil ich feststelle, dass ich viel mehr Fotos von Katzen als von Menschen habe. Um genau zu sein, habe ich circa 2000 Katzenfotos auf meinem Telefon, wie mir die intelligente Suche gerade verraten hat. Und ich würde gerne Katzenidentitäten festlegen, sprich hochswipen und so. Katzengesichter belegen und sagen, das ist Spot und das ist Neko, aber das geht nicht. Katzengesichtserkennung geht nicht? Nein. Also okay, Katzenerkennung geht, aber Katzengesichtserkennung geht nicht. Okay, das ist komisch. Dom hat es gerade gefunden. Und es ist super absurd, weil du drückst. What? Also du gehst erstmal ins Foto, dann swipest du hoch. Ja. Dann sind da unten Personen. In Personen. Dann tappst du auf die Person und dann hast du oben Add Name. Hinzufügen. Nee, und dann im Deutschen heißt es nur hinzufügen. In der Titelleiste. Hinzufügen. Was der Titel ist ein Button. Der Titel ist ein Knopf. Der Titel ist ein Knopf, der hinzufügen heißt. Also das ist wirklich sehr mutig. Dann kann ich hinzufügen mutig. Und den Namen ein. Ja, das ist wirklich sehr gut. Da muss ich auch nochmal, ich sag mal meinem Bekannten bei Fotos nochmal Bescheid, weil das hat auch einen Lokalisierungsbug, weil Add Name, das blaue Add Name funktioniert so halb. Ja, es ist immer noch, warum ist jetzt der Titel von einem View Controller ein editierbarer Button? Ist immer noch komisch, aber es ist zumindest, er ist blau und er sagt so, Namen hinzufügen und nicht nur hinzufügen, was eher so eine allgemeine Kategorie ist. Mhm. Vor allem zu was? Zum Adressbuch? Ja. Und rechts oben ist dann bei mir noch so Pünktchen und dann kann man nochmal Confirm Additional Fotos für die Person erstmal machen, Add to People Album. Also du kannst jetzt relativ viel bewegen und musst halt mehr draufdrücken. Ja, du musst irgendwie in irgendwelche Richtungen swipen. Das hat schon was von so Hidden Achievements hier. Nee, Game Center ist tot. Hammer. Ja, Game Center ist tot. Das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten Themenbereich. Tot ist auch. Nein, tot ist im Gegensatz zu Game Center nicht. Nein, ich wollte eher die Games als Überleitung haben. Ach so. Der Konsum dreht sich heute im Wesentlichen um Games. Und anfangen tun wir tatsächlich mit einem iOS-Spiel, das keinen Game Center Support hat vermutlich. Nämlich Reigns Game of Thrones Edition. Genau, also du hast ist jetzt, es dir gekauft. Ist jetzt erschienen, ich habe es mir gekauft und ich habe ungefähr 3 Minuten reingespielt. Irgendwie ist Reigns für mich durch, ich weiß nicht, es war leider schon bei Her Majesty so, aber ich will trotzdem 1-2 kleine Beobachtungen erzählen, die ich gemacht habe bei Game of Thrones. Das Nette ist, du spielst halt einen der Charaktere, ich weiß nicht, ob das zufällig ausgewählt wird, ich hatte Daenerys. Oh, nice. Und habe eigentlich nur das Tutorial mehr oder weniger reingespielt. Aber das Interessante war, auf der einen Seite ist es total cool, dass du plötzlich jemanden spielst aus einer Serie, den du eigentlich kennst. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite läuft es halt dem Spiel Reigns total zuwider. Weil bei Reigns versuchst du immer alles auszugleichen. Ja, da versuchst du immer, wenn der Staat zu religiös wird, musst du Sachen machen, die gegen die Religion sind. Wenn du zu wenig Geld hast, musst du mehr Geld kriegen. Wenn du zu viel Geld hast, musst du weniger Geld kriegen. Also du musst diese 4 Bereiche, die es ja in Reigns gibt, immer balancen. Und jetzt bin ich plötzlich Daenerys und dann fragt er mir, ob ich die Menge anscheißen soll oder nicht. Fragt er mich. Und das geht halt nicht. Spiele ich jetzt Daenerys oder nicht? Da gibt's nur eine richtige Antwort. Die ist aber nicht unbedingt die richtige Antwort des Spiels. Und das war für mich super crazy Dissonanz. Was es mir auch ein bisschen verleidet hat, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann da jetzt nicht mehr freispielen. Das hat das bisschen entzaubert. König Heinrich oder die Königin Maria spielen. Sondern ich spiele halt da eine Rolle, darf sie aber eigentlich nicht spielen. Sagst auch die Mother of Dragons, muss ein bisschen dem Pöbel nach dem Maul reden manchmal. Ja, also das war weird. Ansonsten, wie gesagt, irgendwie ist das Spielkonzept für mich durch, aber ich glaube, für Leute, die Reigns mochten und vielleicht auch den zweiten Teil noch mochten, kann es eine super spannende Mischung sein. Wenn du jetzt Reigns nicht gekannt hättest und da über Game of Thrones drauf kommst, hast du wie meinst du, das taugt was für Game of Thrones Fans? Wahrscheinlich schon, ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht lang genug gespielt, um zu blicken, ob das Spielsystem nicht einfach dem im Wege steht. Ich meine, ich habe damals auch in das Telltale Game of Thrones reingespielt. Wer hat eigentlich noch kein Game of Thrones mehr gemacht? Das hat mich einfach gelangweilt. Also das ist auch ganz komisch. Das ist auch ganz komisch, dass ich oft so das Gefühl habe, wenn so ein Franchise dann ein Spiel macht, es interessiert mich dann und dann aber gerade auch deswegen habe ich dann keinen Bock, es zu spielen. Weiß nicht warum. Ja. Mich stößt sowas grundsätzlich ab, weil ich irgendwie IP draufgeflanscht fast immer schlechte Erfahrungen habe. Also ja, das letzte Reigns gute bietet sich so super an, um IP auf eine sehr nette Art drauf zu planschen. I don't know. Das letzte Mal, als ich eine gute Umsetzung von irgendeiner IP gesehen habe, das war TIE Fighter. Ich habe TIE Fighter noch nicht gesehen. Ja. War ein cooles Game. Ist inzwischen, vielleicht wird das deine Grafikbedürfnisse nicht mehr befriedigen, aber es war damals. Ja, das war halt PC. Ja. Und ich hatte ein Amiga. Tja. Großer Neid. Ich habe Wing Commander gespielt. Wing Commander war geil, aber auf dem Amiga war das komisch gedithert. Das war irgendwie grafikmäßig. Das war aber irgendwie, die Musik war cool auf dem Amiga. Grafisch hatte das 3 Frames in der Sekunde. Ja, ja. Naja. Ja, ja. Mein Spiel ist jetzt wirklich Gesichter zu confirmen und zu denyen auf dem Telefon, weil es jetzt geht. Also auch so umständlich diese ganze UI ist. Ich habe auch gerade wieder rausgefunden, wie man wirklich so Leute excludet. Man muss in dem Personen-Overview-Screen auf Edit drücken, was auswählen, dann im Share-Item taucht auf und not this person. Nur da. Nicht, wenn du ins One-Up gehst, nicht so. Aber früher konnte man nicht Leute bestätigen und rausschmeißen auf dem Telefon. Und das finde ich schon eigentlich so mal eben zwischendurch. Das ist so. Ja, wenn du dich dran erinnerst, wie es ging. Ja, ja. Nein. Nun ja, kommen wir von den Dungeons von Game of Thrones hin zu den Dungeons von Fiedel. Es geht um Fiedel Dungeon Rescue und da geht es um Fiedel den Hund, richtig? What is it? Fiedel Dungeon Rescue, das ist ein Puzzle-Roguelike. Das heißt also, es ist ein Puzzlespiel, du musst den Hund vom Eingang bis zum Ausgang bewegen, über das Feld, kannst jederzeit dazu rückgängig machen, jedes Feld darf nur einmal betreten werden, also so ein Schachbrett, jedes Feld darf nur einmal betreten werden und da sind Sachen drauf. Und da gibt es zum Beispiel Gegner, die kosten dich Herzen und Verbandspacks, wo du dann wieder Herzen gewinnst und noch tausend andere Sachen. Ach, so ein bisschen wie dieses Roguelike, wo du nur einen Schirm hast und alle Monster töten musst. Jetzt fällt es mir nicht mal ein. Da gibt's was. Da gibt's so ein. Da musst du auch einen. Du hast nur ein Level und musst das ganze Level abgrasen. Weiß ich leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Aus dem Kopf. Genau, das ist das Grundprinzip und es ist ein Roguelike, die Levels werden immer generiert. Von neuem. Ich bin darauf gekommen, weil es raving Reviews hatte, was für ein tolles Puzzlespiel es ist und sich überhaupt nicht verkauft hat. Manche munkeln, es lag daran, dass sie einen Hund durch einen Dungeon bewegen und Leute damit nichts anfangen konnten. Weiß ich nicht. Ich habe mir das schon für den Mac mal, ich glaube, eine Demo geholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich hatte auf jeden Fall schon mal reingespielt. Vielleicht auch auf irgendeiner Veranstaltung, das kann sein. Bin nicht ganz damit warm geworden und habe es mir jetzt nochmal für iOS geholt. Da ist jetzt nämlich neu. Bin auch noch nicht damit warm geworden. Kann also kaum was drüber sagen. Ich weiß bloß, dass alle immer erzählen, wie toll das war und der arme Entwickler aber trotzdem nichts verkauft hat. Ja. Nur als Hinweis, ist jetzt erschienen für iOS. Ja. Gut. Nehmen wir hin. Und ich wollte überleiten zum nächsten Titel mit Opera Die, Opera Da, Life Goes On. Aber das war mir dann doch zu schlimm. Es ist tatsächlich rausgekommen. Wir returnen. Ja. Nein, die Opera Din ist returned. Quasi zum ersten Mal. Also, was sehr, sehr lustig ist. Return of the Opera Din geht um ein Schiff, was auf hoher See verloren geht und nach 4 Jahren zurückkehrt. Also angespült wird und auf dem Schiff ist niemand mehr. Und man will herausfinden, was passiert ist. Das Lustige dran ist, das Spiel hat eine Entwicklungszeit von 4,5 Jahren. Also Lucas Pope, bekannt durch Papers, Please, hat sozusagen die Opera Din losgeschickt und jetzt ist sie endlich zurückgekehrt. Tobi, du hast das Spiel angeschleppt. Ich weiß nicht, vor 4 Jahren oder so? Ja, als wir alle Papers, Please durchgespielt hatten, habe ich dann Lucas Pope gegoogelt und sein Devlog gefunden und da hat er geschrieben, er macht dieses Ein-Bit-Spiel. Genau, und dann haben wir auch die Demo gespielt. Spielst du, glaube ich, die ersten 3 Tode. Also du bist eine Versicherungs... Fachangestellte? Investigierende oder ein Versicherungsfachangestellter. Das wird nämlich zufällig ausgelost am Anfang des Spiels, ob du eine Frau spielst oder einen Mann spielst. Interesting. Steigst auf dieses Schiff. Ja, der Dom guckt. Hast du einen Mann oder eine Frau? Ich werde als Person angesprochen. Ganz am Anfang hast du sogar 2 Dialogzeilen. Wo du selbst was sagst. Ich hätte jetzt gesagt, du lügst. Keine Ahnung, ist total an mir vorbeigegangen. Gut. Du steigst also auf dieses Schiff. Du hast eigentlich nur einen Koffer dabei, wo ein Buch drin ist. In dem Buch stehen, wer war auf diesem Schiff. Also eine Liste der Crewmitglieder, mehrere Zeichnungen von den Leuten, die auf dem Schiff waren. Mhm. Und viele, viele leere Seiten. Und das Zweite, was du hast, ist eine Taschenuhr. Und zwar ist es die Taschenuhr, die irgendwie magisch in die Vergangenheit sehen kann. Wenn du eine Leiche oder die Überreste einer Leiche entdeckst, kannst du die Uhr öffnen und warpst dann in die Vergangenheit und siehst die Szene, wie diese Figur zu Tode gekommen ist. Das Ganze funktioniert so, du hörst erstmal einen kleinen Audioschnipsel, das sind so die letzten 3 Sekunden oder vielleicht 10 Sekunden, bevor die Figur gestorben ist. Und dann springst du in die Szene rein. Die Szene ist wie so ein Freeze-Frame, durch das du dich in 3D frei bewegen kannst. Stimmt, das ist genau, die ist in der Bewegung eingefroren. So der Typ hängt im Erschossenwerden schief im Raum und wer ihn erschossen hat, steht auch eingefroren da. Und ja. Genau. Wer hat es denn von euch gespielt? Ich. Dom. Ich bin noch nicht dazugekommen. So viel ich drüber geredet habe, muss ich zu meiner großen Schande gestehen, dass ich noch nicht dazugekommen bin. Ich wollte auch erstmal abwarten, wie euer Urteil ausfällt. Ja, weil jemand wie Lucas Pope muss man ja aufpassen. Ja, Lucas Pope Arms. Genau, also das ist das Grundprinzip des ganzen Spiels. Um es ganz kurz zusammenzufassen, im Grunde ist es wie Cluedo. Also du der Kapitän hast mit aber nicht dem bloß, genau, Fernglas genau, also im du, Poopdeck. Du musst rausfinden, wie die Crewmitglieder oder wie die ganze Besatzung des Schiffs zu Tode gekommen ist oder welches Schicksal sie ereilt hat vor allem. Es sind 60 Leute, das heißt, du spielst sozusagen 60 Mal Cluedo. Und das Ganze funktioniert so, dass wenn du rausgekriegt hast, wie jemand umgekommen ist, gibst du erstens an, wer ist die Person? Du hast also ja diese Liste von den 60 Leuten, die es gibt. Mhm. Wie ist sie umgekommen? Also zum Beispiel wurde mit einer Nadel erdolcht. Warte, musst du das selber auswählen? Ich erzähl gleich. Okay. Und von wem umgebracht worden? Mhm. Zum Beispiel von einem Nadelhalter. Menschen. Egal. Mhm. So. Du hast da eine Liste von Leuten, wer ist das? Da kannst du auswählen. Dann hast du eine Liste von Leuten, wer war das? Kannst du auswählen. Es gibt aber auch noch zusätzliche Sachen wie Beast oder Enemy. Oder du kannst auch erstmal schreiben, ein unbekannter Passagier oder ein unbekannter Maat oder ein unbekannter Steward oder ein unbekannter Topman, wenn du schon weißt, okay, ich grenze das in die Berufsgruppe ein. Wie kriegst du das dann? Genau, das, da komme ich gleich dazu. Okay. Und sind sie umgekommen? Da gibt's so eine lange Liste, die ein bisschen arbitrary ist. Also zum Beispiel ist im Alter gestorben, friedlich. Lebt noch, dann musst du angeben, wo die Person noch lebt. Dann wurde erschossen, da gibt's dann die Sachen durch eine Pistole, durch eine Kanone oder durch einen Pfeil und Bogen. Also es gibt so einfach eine Liste von Todesarten sozusagen und da wählst du eine aus. Und wie funktioniert das ganze Gameplay? Du machst es eigentlich ein bisschen wie sie in die Invisible Hours. Das heißt, du läufst durch diese Räume und beobachtest einfach. Also es könnte jetzt eine Szene sein, wo jemand in einem Kühlhaus gefunden wird und du siehst die Eiszapfen an dem Typen. Dann kannst du sagen, okay, ich weiß noch nicht, wer das ist. Ich weiß aber, wie er zu Tode gekommen ist, nämlich durch Erfrierung. Von wem? Durch den Kühlschrank. Also es gibt auch passive Todesarten, wo es keinen Mörder gibt. Den musst du dann auch nicht angeben. Genau. Und dann schaust du halt, oh, der Typ hat ein Namensschild dran. Das war der Peter. Dann kannst du gucken, wie viele Peters habe ich denn in der Liste. Ah, da sind aber zwei Peters. Gut. Wer hat aber ein Namensschild an? Ja, das könnte, ja klar, die Flugbegleiter haben ein Namensschild und die normalen Passagiere nicht. Und der eine Peter war halt ein Passagier, also kann das nicht der gewesen sein, sondern das war der Flugbegleiter Peter. Dann trägst du das ein. Und vielleicht siehst du in einer anderen Szene, die dann später kommt, wo der eine Peter dem anderen Peter das Namensschild abnimmt und sich dran heftet. Ja. Also im Grunde geht es ganz viel durch Beobachten und wirklich sich das erschließen. Aber du musst dann selber einstellen. Peter erfroren im Gefrierschrank. Genau. Und es gibt eine sehr clevere Mechanik, meines Erachtens, die Lucas Pope gemacht hat. Und zwar, du kriegst nicht gleich gesagt, ob es richtig ist oder falsch. Wenn du aber drei Sets richtig hast, dann werden die drei Sets aufgelöst. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht schon zwei richtig und einen falsch. Und dann merke ich, okay, mindestens einer muss falsch sein, weil sonst würde jetzt aufgelöst werden. Dann mache ich noch einen, der ist richtig und dann werden drei richtige aufgelöst. Das gefällt mir sehr, weil das so ist für mich immer ein super befriedigender Moment gewesen, so dieses, also dieses Binäre, was in solchen Spielen halt bei den Walking Simulators gar nicht ist, da ist ja alles immer Interpretation, das wird dadurch ein bisschen rausgenommen, das tut aber ganz gut dem Spiel, dass du auch so harte Fakten teilweise kriegst zwischendurch, weil sonst bist du völlig lost. Ja, lustig, weil ich hatte erst gedacht, wenn du es gleich auflöst, das ist irgendwie ein bisschen unersprießlich. Und die einzige Alternative, die ich im Kopf hatte, war alles am Ende. Ja. Und das ist irgendwie, das ist kein Ziel, das ist so diffus und weit weg, das motiviert nicht. Und für mich ist es so ein befriedigendes Gefühl, wenn ich mal wieder drei geschafft habe, weil es dauert manchmal ziemlich lang, bis du was rausgekriegt hast. Okay. Das ist mir letztens erst gekommen, also dass ich ja jetzt schon so lange Zeug eingetragen habe, aber keine kompletten drei. Also entweder ich liege komplett falsch oder mir fehlt halt so ein Hauchaspekt war halt falsch. Also wenn praktisch die Todesart von der Beschreibung her nicht ganz passt. So, es gibt Erschlagen von Zeug und es gibt Prügel über den Kopf bekommen zum Beispiel. Und das, also nur als Beispiel, du musst das Richtige auswählen. Also da hat er, glaube ich, nicht viel Fuzzy. Es gibt ein paar Sachen, die fuzzy sind. Okay, aber das meiste ist, wo mehreres geht, aber also nicht alle. Also irgendwie vom was abgerissen vom Beast versus zerquetscht vom Beast oder so, weiß ich nicht. Also es gibt so Dinge, die sind, da bin ich mir ziemlich sicher, die stimmen und das sollten eigentlich schon drei sein, aber irgendwie sind sie es nicht und dann kannst du auch ein bisschen Blut forcen. Ich finde es lustig, weil es ist ja, da fehlt eine Dimension, die in Papers, Please drin war, weil du hast die objektive Wahrheit, aber du musst die rausfinden, um zu gewinnen. Und in Papers, Please kannst du das ja noch beeinflussen. Also du kannst Leute, die du abweisen müsstest, reinlassen und umgekehrt. Ja. Und das scheint in Operative nicht drin zu sein. Das Erste, was ich mir überlegt habe, als ich dieses Konzept gehört habe mit du bist Versicherungsfachangestellte und musst auf dieses Schiff, dass du letztendlich dir aussuchen kannst, wer war es denn und damit die Story beeinflussen. Das wäre auch lustig. Ja, eigentlich sollst du es rausfinden. Also ich kann einen Spoiler da erzählen, der kein Spoiler ist, weil kein vernünftiger Mensch dieses Hidden Achievement haben will. Okay. Du kannst alle Tode auf den Captain blamen. Dann kriegst du das Achievement. Nice. Insofern ein bisschen ist es sogar drin. Das war sehr mühevoll. Also, das Spiel besteht aus mehreren Teilen. Das eine war jetzt dieses Puzzeln und Rausfinden. Mhm. Dann das andere, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Das Spiel ist in mehrere Kapitel eingeteilt, die so dramatische Szenen, zusammenhängende dramatische Szenen erzählen. Mhm. Also es wäre jetzt zum Beispiel die Geschichte im Kühlraum. Mhm. Ja, da geht's dann darum, wie kam der da in die Kühlbox, und da passieren dann meistens noch mehrere Tode. Das besteht dann aus so 3-4 Unterszenen, die du dir angucken kannst, die immer an einen Tod gekoppelt sind. Ist es irgendwie sortiert? Also bist du da dann in einem Kapitel? Okay. Komm ich gleich dazu. Es gibt 10 Kapitel, die jetzt lustigerweise fängt das Spiel mit dem Ende an und arbeitet sich dann von hinten nach vorne. Warum? Weil du brauchst immer eine Leiche, um in eine Szene einzusteigen. Und in einem Kapitel hast du natürlich am Ende des Kapitels alle Leichen. Das heißt, du fängst eigentlich immer, bis auf das allererste Kapitel, was gezeigt wird, fängst du immer von hinten an in einem Kapitel, wo schon alle gestorben sind, damit du dich von Leiche zu Leiche zu Leiche vorarbeiten kannst. Also du fängst auch mit der letzten Leiche an. Genau. Und das ist ganz interessant, so dramaturgisch, wie sich dann diese Szene entwickelt, wie du dann so das Gefühl dafür kriegst, was ist hier eigentlich passiert. Und was war hier überhaupt? Ich fand das hat bei Memento schon mein Mind geblowt, wie du eine Story chronologisch rückwärts, aber mit einem vorwärtsgerichteten Spannungsbogen erzählst. Weil so die Twists, die Plot-Twists, die kommen ja in der richtigen Reihenfolge und nicht rückwärts. Also das Spiel öffnet sich nach hinten ein bisschen, was die Chronologie angeht. Da kannst du dann, am Anfang ist klar, welches Kapitel nach welchem Kapitel geöffnet wird, aber später bist du da mehr kannst du da mehr aussuchen. Und dass du es bewusst aussuchst, du stolperst halt über was. Ah, okay. Bist du dann räumlich irgendwie eingeschränkt? Kannst du dann nur aus einem Kapitel Leichen entdecken? Oder? Also du Leichen. Auf dem Schiff sind nicht mehr so viele Überreste da. Okay. Es erscheinen aber neue Überreste, wenn du in einer Szene einen Tod gesehen hast, dann erscheint er so fuzzy in der Gegenwart. Und ab da kannst du den dann auch accessen. Und ein paar von den späteren... Ja. Wobei die eine Spielmechanik ist, dass es, wenn du es in der Vergangenheit fuzzy, also eine Leiche findest, die jetzt noch nicht auf dem Boot ist, dann gibt's ein bisschen eine Interaktion, die du machen musst, damit du die praktisch so freischaltest, damit du die angucken kannst. Also das ist ein großer, das passiert immer wieder so hin und her. Also du kommst eigentlich hin. So, manche Sachen siehst du nur in den Toddingern, und dann ein Kompass macht komische Dinge. Ah, kannst aus der Rückblende siehst du Leichen, und die kannst du dann in die Gegenwart vor. Sozusagen. Ja. Genau. Und im Endeffekt merkst du dann, wenn du in der Gegenwart auf dem Schiff rumläufst, nicht mehr den Unterschied. So, was eigentlich ein bisschen confusing ist, weil es werden halt immer mehr und zu was gehört es, aber gleichzeitig ist eigentlich das Menüführung und so schon relativ klar, wo was ist. Und auch wenn man so ein bisschen in seinem Sluicebook, das man ja ständig auf und zu macht, nachguckt, kriegt man auch so einen Hinweis, okay, die Leiche ist jetzt an der Stelle, und dann kannst du schon hinlaufen. So. Also die Map hat auch dich selbst eingetragen, wo du gerade bist, mit Füßen in die richtige Richtung. Also von der Navigation her hat das ganz gut gemacht, wie man denn möglichst geschickt von A nach B kommt. Ja, weil das Buch geht auch immer an der Stelle auf, die relevant ist für das, was gerade ist. Also wenn du vor einer Leiche bist mit einem Vorfall, dann geht es an dem Vorfall auf. Wenn du vor einer Person bist, die du in so einem Traum, die nicht identifiziert oder die, wenn du vor einer Person bist, dann hüpfst du halt zu der Person und kannst dazu was zusätzlich eingeben und so, oder in dem Bild. Das ist alles sehr schick gemacht. Also ich bin da sehr zufrieden mit der Navigation. Ja, also ich fand auch dieses Buchelement tatsächlich so hilfreich, dass ich mir keine einzige Papiernotiz machen musste. Nice. Also das kribbelt den transkribiert den Text, der da gesagt wird, obwohl es manchmal auch wichtig ist, was zu hören, um Schlüsse zu ziehen. Es sagt dir, wer ist überhaupt in der Szene anwesend gewesen, um so zu gucken. Du hast immer relativ viele Querverweise im Buch. Du kannst in einer Szene auf eine Person zoomen, dann zeigt er dir die auf diesem Artist Sketch, also auf dem Gruppenbild im Buch, wer das ist. Das Gruppenbild ist auch nicht bloß einfach so da, um alle zu identifizieren, sondern das kann dir auch Hinweise geben. Die Liste gibt dir Hinweise. Also alles verzahnt sich da so. Und was ich halt sehr, sehr gerne mochte, was eben nicht wie bei Cluedo ist, du hast nicht nur eine Herangehensweise, um was rauszukriegen, sondern es spielen eigentlich alle Aspekte des Spiels eine Rolle. Audio, was siehst du, wo ist jemand, wie heißt der, wie spricht der, was sagt er. Leider sind sehr viele Erst, was natürlich der Zeit geschuldet ist, das spielt im 19. Jahrhundert. Also es gibt nur 3 weibliche Crewmitglieder. Mhm. Und dann fallen dir später noch so kleine Details auf, wo es dann plötzlich Klang macht und die sind dann der Schlüssel zu 10 Identitäten oder so. Nice. Also ich fand es tatsächlich so als Murder-Mystery-Spiel von dem Spielmechanischen das Beste, was ich bislang gespielt habe, um selber rauszukriegen, was ist hier passiert. Cool. Ich habe auch danach nochmal, als ich durch war, nochmal reingeschaut und so geguckt. Und da gab es dann, ich habe das Spiel komplett gelöst gehabt, aber ich habe dann Hinweise gefunden, die es mir so hätten einfach machen können, gewisse Leute zu identifizieren. Das war wirklich nett und auch überhaupt erstmal zu realisieren, okay, da spielen Sachen eine Rolle, wie ist der angezogen? Am Anfang habe ich so losgespielt, wie soll ich denn wissen, wer das ist? Und dann irgendwann habe ich drauf geachtet, ja, die Leute sind ja unterschiedlich angezogen auf einem Schiff. Ein Passagier sieht vielleicht anders aus als ein Crewmitglied und so weiter. Also da geht man schon sehr in die Details. Nice. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Man sollte das, wenn man es spielen mag, anfangen, wenn man ein bisschen Zeit am Stück hat. Mhm. Das hilft natürlich auch beim Rauskriegen, wer ist. als wenn du das so zerstückelt spielst. Aber es kann auch ziemlich süchtig machen, dass du dann hängen bleibst. Vielleicht noch da 1-2 Tipps. Es ist nicht ratsam, sich erstmal alle Szenen anzusehen, die es gibt, und dann anzufangen zu puzzeln, sondern ich habe relativ aggressiv Educated Guesses gemacht auch. Das hält halt die Zahl der Leute, die überhaupt im Spiel sind, gering zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe auch einen Stream gesehen von jemandem, der hat erstmal alles sich angeguckt und dann hat er plötzlich 50 Identitäten schlüsseln müssen. Und die eine führte zur anderen und die zur nächsten und du hast 40 Szenen zur Auswahl, die du dir angucken kannst. Das überfordert dann, glaube ich. Ja, also dieser eine Tipp, der mich jetzt ein bisschen irritiert, weil ein paar Leute schon stärker gezeichnet sind, so als die könntest du identifizieren, aber ich bin zu doof. Also das ist so ein bisschen in your face auch. Also das Spiel sagt dir, sobald Lukas Pope denkt, du kannst jetzt jemanden verifizieren. Genau. Und das heißt, aber es sagt dir nicht, wer es ist. Das Bild ist weniger fuzzy dann. Also, welches was ist, was ganz nett ist. Und er gibt auch Hinweise, wie schwierig es ist, eine Person oder komplett zu identifizieren. Das sind so komische Keile mit dem Bild, die für mich jetzt ja, nicht so ganz stimmig sind, aber so. Weil jeder ist anders, so gemeint. Und jedem fällt was anderes auf. Genau, aber es ist so, da gibt es so eine Stufe von 1-3, die so, wie schwer die Deduktion dieser Person fällt. So. Ja. Und vielleicht nimmt er das ja auch her, um den Reveal dann zu machen, hatten wir uns ja auch schon drüber unterhalten, so wie die Sachen, die bestätigt werden, in welcher Reihenfolge die dann sind. Ja, weil wenn du jetzt die dritte. Ach nee, ist gelogen natürlich, ich bin ja bescheuert. Wird er immer revealed, sobald 3 fertig sind. Er hat gar keine Auswahl. Die 3, die jetzt fertig sind. Also nur mit 4. Ich hatte aber sind, immer das Gefühl, ich hätte mehr richtig als. Aber es passiert sofort, glaube ich. Es passiert, glaube ich, sofort, ja, wenn du es einstellst. Recht. Insofern, der hat gar keine Wahl. Danach ist praktisch nichts richtig. Also, ich fand also das Spiel insgesamt super fair, was die Hinweise anging. Ganz viele Sachen werden über mehrere Wege telegrafiert, sodass du, wenn du die eine Route nicht nimmst, weil du nicht drauf kommst, fast immer noch eine andere Route hast, drauf zu kommen, wer ist. Also hauptsächlich ist es ein Wer ist wer und gar nicht wer hat. Ja, wie ist jemand gestorben? Nee, das Was und Wie ist halt in den Erinnerungen ja sehr eindeutig. Genau. So. Und es gibt fast immer eine andere, also wir haben, Dom und ich haben uns auch unterhalten, es gab so ein paar Tode, die wir völlig anders erschlossen haben, wer da wer war. Das klingt cool. Das ist schon sehr cool. Es gab 2 Tode, da weiß ich nicht, war es Schlamperei oder waren die ein bisschen komisch? Aber ansonsten alle völlig in Ordnung. Ich bin in eine Falle gelaufen, denn irgendwann sagt dir das Spiel, jetzt könntest du eigentlich mal abschließen. Wollen Sie lösen? Gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt da es bleibt nämlich ein Kapitel bis ganz, ganz zum Schluss, also wenn du das Schiff verlässt, unentdeckt. Das sagt ja auch das Buch von Anfang an. Dieses Kapitel kannst du erst angucken, wenn du durch bist, sozusagen. Mhm. Da dachte ich mir, ich habe jetzt die vier Identitäten noch nicht rausgekriegt. Wahrscheinlich kann ich die jetzt nicht mehr rauskriegen, weil er bietet mir jetzt an, dass ich gehe. Also bin ich gegangen. Das war aber zu früh. Und dann habe ich das schlechte Ende sozusagen gekriegt, wenn du nicht alles rausgekriegt hast. Und dann dachte ich, naja gut, ich meine, bei solchen Spielen kannst du halt nach dem Ende dann wieder zurück. Und dann laufen die Endtitles und dann gibt es so einen Knopf, Rewind, dann drücke ich Rewind, komme ich wieder vor die Endtitel in die Endsequenz. Nein! Da habe ich gedacht, scheiße. Dann bin ich ins Menü gegangen, wo die Spielstände sind, dann steht da Copy. Und dann habe ich gedacht, oh fuck, ich hätte mir eine Kopie machen sollen, bevor ich das Schiff verlassen habe. Oh no. Dann habe ich alles nochmal durchgespielt. Die Sequenzen sind nicht skippable beim ersten Mal. Das Coole am auch Spiel... Auch beim zweiten ersten Mal nicht. Ja, ja. Ah, das scheiße. Coole beim Spiel ist, ich kannte eigentlich alle Leute und ihre Fates noch. Also die wachsen dir, also es sind 60 Leute, aber zu den meisten hast du irgendeine Geschichte im Kopf. Es gibt so ein paar Milchbubis da, die verwechsel ich alle. Ja, gut. Und dann habe ich halt nochmal alles durch, bloß um dieses andere Ende spielen zu können, weil ich halt was übersehen hatte. Und dann habe ich gesehen im Menü, es gibt einen Rewind to Ship Knopf. Also alles umsonst. Im Menü oder beim Laden direkt? Wenn du es lädst im Menü. Es ist irgendwie ganz strange, also weil die Knöpfe tauchen nicht immer alle auf. Okay. Je nach State. Ich bin noch nicht durch, deshalb habe ich das noch nicht. Ich kenne die Erzählung jetzt auch nur schon einmal, aber. Genau, also in dem, wenn du das Spiel lädst in dem Menü, du hast drei Ladeslots. Steam synkt die Safe Games nicht, aber wer auf mehreren Macs spielen will, der kann sich unter Application Support das Ding hin und her kopieren. Das ist irgendwie ein XML mit einem Base64 encodeten String drin. Vielleicht zum Abschluss noch ein Wort zur Story. Ich fand sie unterhaltsam, ist eher so palpig, trashig, Seemannsgarn-Story, finde ich. Sie ist aber in sich durchaus schlüssig. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die Charaktere nicht noch mehr an Tiefe gewonnen haben. Also selbst bei auf den zweiten Blick. Es gibt ein paar, da hätte es mich echt interessiert und da gibt es ganz wenig, was so Backstory erzählt. Ist fürs Spiel nicht nötig, deswegen hat er es wahrscheinlich weggelassen. Also man muss dazu sagen, Lucas Pope hat alles selber gemacht, sogar die Musik. Echt? Ja, Grafik, Musik, Engine, also ist mit Unity gemacht, aber die ganzen Sachen, deswegen auch 4,5 Jahre. Aber es, bei manchen hätte es mich schon interessiert, wie sind die auf dieses Schiff gekommen oder warum sind die überhaupt auf dem Schiff wenigstens? Und da gibt's halt so gut wie nichts dazu. Selbst wenn du nochmal schaust. Ja, irgendwie musst du das Scope auch. Ich mache jetzt mal Anführungszeichen klein halten. Also vom Genre her ist es so ein Hörstory. Aber halt mechanischer und ja, wirklich hart Sachen rausfinden. Wie gesagt, andere Spiele. Die Invisible Hours ist noch vergleichbar und das Sexy Brutale, wobei ich da gerade im Vergleich sagen muss, dass das Sexy Brutale wesentlich mauer ist, finde ich. Also da war es ja auch so, dass du in der Zeit zurückreist, dir die Szenen nochmal ansiehst, da ist aber in Realtime laufen die dann nochmal ab und rausfinden musst, was passiert ist. Hier ist das richtige Kopfarbeit, aber sowas muss man mögen. Hat schon ein bisschen was von Sudoku auch, aber ich fand das super, so Mini-Hinweise. Das Hörstory, das hatte für mich, weil du vorhin vorgewarnt hast, nehmt euch einen Block Zeit. Das Hörstory hat für mich das Problem gehabt, das habe ich einmal aufgehört und dann nicht am nächsten Tag gleich wieder gespielt und am übernächsten Tag war ich dann so draußen, dass es nicht mehr ging. Also bei dem hast du ja wenigstens noch das Buch als Hinweis, wo du alle Texte hast. Ja, stimmt, bei Hörstory hast du nichts. Und bei Hörstory bist du einfach aufgeschmissen. Ja gut, bei dem hast du auch wirklich, du kannst ja nichts nicht nochmal machen. Also die Leichendinger kommen immer komplett, wenn du die startest. Also du hast, wenn du was verpasst, du hast nie was komplett verpasst, oder? Also zumindest bei meinem bisher. Nee, eigentlich, ja. Nee, du hast das komplett verpasst. Cool. Ja. Also ich bin sehr angespitzt. Und auch, ich finde es halt auch einfach toll, dass er nochmal ein ganz anderes Genre angefasst hat. Hm. Klar gibt es gewisse Verwandtheiten, also auch überhaupt diese Identitätssache, die ja auch in Papers, Please drin ist, jemanden zu bestimmen und so. Aber ja, und so stelle ich mir halt auch Indie-Spiele vor. Die machen ein Ding, aber das ist halt richtig cool. Ja. Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, das Ding gekauft. und war deswegen auch auf Steam, weil Humble Bundle mich dahin geschickt hat. Mhm. Und habe im Zuge dessen auch noch gleich Neuigkeiten zu vermelden. nämlich, wir erinnern uns an Cuphead, dieser Jump'n'Run, der so aussieht wie ein alter Cartoon. Ja. Den gibt es jetzt seit dem Wochenende für Mac. Oh, ah. Ja. Ja. War das nicht ein Xbox One Exclusive? Genau, es war ein Microsoft, also es war auch Windows Exclusive sozusagen, aber das ist wohl jetzt vorbei und jetzt kann man das auch auf dem Mac spielen. Ich habe keine Ahnung, wie gut das läuft. Ich hoffe, Opera Dinn läuft wenigstens halbwegs flüssig auf dem Mac. Also ich hatte es tatsächlich ein bisschen manchmal geruckelt, echt, aber ganz ehrlich, ich habe da zwischen auch immer gearbeitet. Das heißt, ich hatte fünf andere Programme auf. Ich schätze mal, wenn ich die zugemacht hätte, dann wäre das auch kein Ding gewesen. Also auf meinem läuft es gut. Early 2012 MacBook Air. Ja, vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Ästhetik ist eine 1-Bit-Grafik mit Dithering, so wie man das halt von den ganz alten Macintoshs kannte. Die Apple II und so. Ja. Und du kannst das Farbschema einstellen, ob du das Macintosh-Farben haben möchtest oder C64-Farben oder IBM-Farben. Ja, es ist halt so zwei Farbtonen und dann hast du halt. What? Ich will halt dann immer hellblau, dunkelblau auch. Das kannst du auch gelb? Kannst du auch hellgelb, dunkelgelb? Ja, Bernstein. Genau, Bernstein. Klar. Ich will meinen grünen Monitor. Geht auch. Genau. Und wenn man. LCD ist langweilig. Und falls es wirklich ein Performance-Problem geben sollte, man könnte auch noch die Auflösung unterschalten, weil es eh wurscht ist. So. Ja, also so. Ja, man denkt dann nicht dran, man hat ein komisches Retina-Gerät und dann rendert der auf der vollen Auflösung und natürlich kostet das ein bisschen mehr, als wenn man die Auflösung unterschaltet. Ich hatte übrigens ganz am Anfang ein bisschen Motion Sickness, die hat sich dann aber gelegt. Echt? Nee, die habe ich nicht. Ich habe so ein bisschen die Maus ist zu schnell eingestellt am Anfang. Ach so, ich habe es mit Controller gespielt, dann mit Controller. Mit Controller. Mit Maus. Du bist jetzt auf Mac Controller. Ist eine super, super schön spaßige. Also allein im Buchblättern und so hat mir viel mehr Spaß gemacht. Ich fand das Control Scheme von der Tastatur total verwirrend. Weil aber du dann im Buch andere Tasten benutzt als außerhalb des Buches. Nicht unbedingt, aber ja. Ja. Es ist nicht ideal, aber ich hätte gerne eine Maus, um im Buch zu bewegen. Ohne Maus macht das auch Spaß. Ja. Steuerst du den Mauszeiger mit dem Controller dann? Oder ja, mit dem Analogstick. Krass. Ah, und dann mit dem Digitalding kannst du halt die. Ah, okay, ja, macht Sinn. Ich habe das Digitalding nicht benutzt. Du wie blätterst du dann? Ach, eine Schultertasten blätterst du, okay. Also war super angenehm, die Controller. Ja, kann ich mir vorstellen jetzt auf einmal. Abgefahren. Kommt dann hoffentlich auch für die PlayStation oder so. Nee? Gute Frage. Ich meine, gibt es Papers, Please für die PlayStation? Ich glaube nicht. Dachte es. Für iOS für die Switch halt natürlich. Für iOS würde sich das, glaube ich, auch anbieten, das Spiel. Ja, glaube ich auch. Ja. Also so, ich hätte es halt gerne unterwegs gespielt. Papers, Please gibt es übrigens für die PlayStation Vita. Was? Ah, Papers, Please für die PlayStation Vita. Für was? Ja, interessant. Das war ja wichtig, ja. Haben wir das überhaupt gesagt, dass die PlayStation Vita jetzt eingestellt wird? Jetzt erst? Ja. Ach, ich gesagt, dass der Walkman eingestellt wird? Ja, das haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ja. Gut, also kaufen, kaufen, kaufen. Egal, ob es euch gefällt oder nicht, weil ich will Pope. Das nächste Spiel von Lukas Pope sehen in 5 Jahren. 2025, 24. Ja. Da sind wir dann bei Folge wie viel? Ach, das schon wieder. Wenn dann Sarah Palin als Nachfolgerin von Trump, Trumps zweiter Amtszeit, sich wählen lässt. Irgendwo jenseits der 550, wahrscheinlich eher 600 oder so. Naja, bis dahin haben wir noch viel Holz zu hacken. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns dann für diese Woche schon mal und fangen an, für nächste Woche zu hacken. Und ihr hört uns dann zu gewohnter Zeit an gewohntem Ort. Servus und Baba. Servus. Up in the sky, out in the universe. so many suns and planets that it hurts. And orbiting those planets are moons humming a tune, 'cause they're orbited by little moon, moon, moon. I can feel lonely, and so can you. Celestial bodies, they get lonely too. Even a moon needs a friend when she's feeling blue. Good thing the moon has got a friend called Moon, Moon. Good thing the friend has got a friend called Moon, Moon. Moon, Moon, Moon, Moon, when a moon has a moon. Moon, Moon, Moon, Moon, it's called a moon, Moon. When a planet falls in love with her moon, that's when are born from the two, and that little baby, to her you sing a lullaby tune. My sweet little lovebug, my little